Farid Bang fickt damit Trends und begeht offensichtlich Rapper-Mord. Denn JBG ist Gangster-Talk im Bodybuilder-Wettkampf von Compton bis nach Ecuador. Furzen wie Sierra, yo. Arbeiten, wenn ich will, für paar Groschen in dem Banger-Store. Bomben in das Pentagon. Fick die Mama Tizis oder wieder mal Bibi wie auf Via Grashiri. Königlich vermöbel dich, ich ficke dich Schwanz und drücke ich Daumen für die Bullen, ist Tinte daran. Dreckig gegen Lars, ich fick Matrix in den Arsch. Schlag Bonzen, Kinder wie Konrad Schiller zurück ins Mädcheninternat. Wegen meiner Aussage wollen sie mich in U-Haft stecken, denn sie war voller Ungereimtheit in Visunas Texte. Pico, du kannst besser tanzen als Rap. Ich komm mit ganz zu dem Treffen, wo ich Beamte verletze. Klaust du viel, bist du ein König. Klaust du wenig, bist du die. Wenn ich in Indes Richtung schieß, treff ich den Sheriff Sissali. JPG 3, wir stürmen mit Shotgun dein Haus. Und am nächsten Tag wachst du im Kofferraum auf. Hier kommt die letzte Gangster-Rap-Crew. Und mein Messer trägt Blut für ne Rap-Update-News. JPG 3, Rapper disten uns beide. Das Ende vom Beef, ne Vermisstenanzeige. Yeah, die letzte Gangster-Rap-Crew. Lieber Retter spuckt Kugeln für ne Rap-Update-News. Wir sind das Rap-Monopol, die Hauptkommandozentrale. Die Traumkollabo des Jahres knallt wie Autokarambolagen. Denn der Sound kommt einfach der Straße wie dein Saufbeutvater am Abend. Bitch, wir machen Rap-News. Kammer zu Baumwollplantagen sklaven. Conscious Rapper machen Wirbel um nix wie ein Staubtornado Saharas. Auch die Message ist heiße Luft wie ne Rauchwolke von Indianern. Ich halt Shotguns auf Matrix. Nehme mir seine Fotze, gebe der kleinen Kock und dritter dabei nen Block wie bei Tetris. Red nicht, ich fick die Krüppelszene und zerstücke jeden. Dieser Rapper, die von der Stütze leben wie Krückenläden. Jeder singt und tanzt, alles einheitlich. Jetzt wird Rap wieder steinzeitlich. Alles feige Bitches labert nicht von Stolz und Ehre. Mann, was für Männer, ihr seid Schafe, die gemolken werden, während wir Kings sind und es schamlos raushängen lassen, wie Boomer je seine Bauchspeckmasse. JPG 3, wir stürmen mit Shotgun dein Haus und am nächsten Tag wachst du im Kofferraum auf. Hier kommt die letzte Gangster-Rap-Crew und mein Messer trägt Blut für ne Rap-Update-News. JPG 3, Rapper disten uns beide, das Ende vom Beef, ne Vermisstenanzeige. Yeah, die letzte Gangster-Rap-Crew, lieber Retter spuckt Kugeln für ne Rap-Update-News. Gestern Bratwurst mit Senf, heute Hardcore-Moslem. Beim nächsten Syrien-Besuch kommt Tabulas mit ins Camp. Doch bevor er das tut, werde ich sein Schädel aufbrechen mit einem Totschläger wie Wesel aus Essen. Shindy sagt zu seiner Mutter, mach ein Vaterschaftstest, denn vielleicht bin ich der Sohn von Kanye West. Ganz egal in welchem deutschen Bundesland, ich lass Vormänner verschwinden wie das Zeugenschutzprogramm. Ich will Parani da war wie mein kanadischer Vater. Wollen wir Beute uns in Rot, albanischer Adler. Kid, ey yo, die Drogenmafia-Paten gehen mit Cobra und Sandalen über Coca-Stoff-Plantagen, lassen Läufer Zeug verteilen zwischen den Großstadthausfassaden. Wir sind wie Venedig, wir kommen mit Booten auf den Straßen. Es sind Robocop und Terminator. Damit wir zwei aufs Cover passen, muss der Grafiker per Photoshop die Körper schmälern. JPG 3, wir stürmen mit Shotgun dein Haus und am nächsten Tag wachst du im Kofferraum auf. Hier kommt die letzte Gangster-Rap-Crew und mein Messer trägt Blut für ne Rap-Update-News. JPG 3, Rapper disten uns beide, das Ende vom Beef, ne Vermisstenanzeige. Yeah, die letzte Gangster-Rap-Crew, lieber Retter spuckt Kugeln für ne Rap-Update-News.